an Heinrich Orth von Friedrich von Schiller. O Knechtschaft, Donnerton dem Ohre, Nacht dem Verstand und Schneckengang im Denken, dem Herzen quälendes Gefühl.